Eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit den Änderungen von 1.5 und heute sind die Lannisters dran. Ja, herzlich willkommen wieder. Es geht weiter mit den 1.5 Änderungen. Heute schaue ich mir die Lannister an. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Marcel und ich mache in letzter Zeit leider nur ab und zu diesen Podcast. Aber 1.5 ist jetzt so bedeutend, dass ich mir doch versuche, die Zeit zu nehmen, da wenigstens kurze Folgen zu den einzelnen Fraktionen zu machen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es hat sich in der neuen Version einiges geändert, ein paar Grundmechaniken und einige Einheitenkarten wurden geändert, vor allem um Charaktere und Einheiten, die bisher nicht so gespielt wurden, besser spielbar zu machen. Und da schaue ich mir heute die Lannisters an. Von den Lannisters wurde ja schon einiges in der Version 1.4 geändert, was ja auch schon mal so ein langsames Vorantasten war und zu schauen, wie die Community so darauf reagiert, wenn man die Karten ändert. Das ist ja ein bisschen doof, denn die Karten, die man ja in den Paketen, die man sich gekauft hat, dabei hatte, sind dann einfach falsch. Ich bin auch mal gespannt, wie das noch geregelt wird, ob es da offizielle Packs gibt, um die zu ersetzen. Oder ob darauf vertraut wird, dass man die sich selber druckt. Es gibt schon in der englischsprachigen Facebook-Gruppe zum Beispiel Druckdateien, die schon im richtigen Format zugeschnitten sind, wo man sich das dann quasi ausdrucken kann und das dann entweder auf Pappe halt kleben oder in eine Hülle mit der normalen Karte stecken kann. So, jetzt kommen wir aber zu den Änderungen. Die erste Änderung, das findet ihr übrigens alles, wie schon im Podcast zu den Starks gesagt, auf der Seite von Simon zu A Song of Ice and Fire. Die Adresse lautet ASOIAF, also das Kürzel für A Song of Ice and Fire, .simon, also C-M-O-N, .com, also C-O-M. Da unter Documents ist, glaube ich, und dann FAQs Errata findet ihr die Errata zu den einzelnen Fraktionen mit den geänderten Karten und unter Rulebook findet ihr dann auch das angepasste neue Regelbuch. Vorneweg in den Dateien ist auch unten immer so eine Changelog, ein Changelog-Abschnitt, wo zu den einzelnen Änderungen einerseits gesagt wird, was geändert wurde und andererseits mit so einem Design-Note, wieso. Das ist, finde ich, ganz nett, da man da so ein bisschen in den Kopf der Designer reingucken kann und dann zumindest bei manchen Sachen nicht nur spekulieren muss, wieso haben sie das jetzt gemacht und da so eine etwas bessere Diskussionsgrundlage hat. Jetzt fangen wir aber wirklich mit den neuen Sachen an. Und zwar als erstes der Commander Jaime Lannister. Das ärgert mich so ein bisschen, dass der geändert wurde, denn der war in 1.4 schon mal geändert worden. Und wir haben hier in Aachen das ja so, dass wir Karten drucken für den privaten Gebrauch und für unsere Spielpartner mit Bildern aus der Serie. Und da hatte ich in der ursprünglichen Version schon mal eins von ihm aus der Grundbox und dann hatte ich jetzt für die 1.4 das auch nochmal geändert und jetzt ist er wieder geändert worden. Das heißt, ich habe jetzt ganz viele hübsch aussehende Karten, auf deren Regeltext nicht mehr richtig ist. Und ja, vermutlich, wenn ich jetzt neue drucken lasse mit dem neuen, dann werden sie ihn in 1.6 direkt wieder ändern. Aber zu der Änderung erstmal. Er behält seine Order, die er von Anfang an hatte, Counter-Attack. Und statt dem, was er jetzt in 1.4 bekommen hatte, nämlich dass mit einem Befehl einmal pro Runde eine Einheit plus 1 auf den Verteidigungswurf bekommt, die ist weg. Und stattdessen bekommt er Kingslayer's Prowess. Ich glaube, das hieß vorher auch schon so, wurde aber geändert in, wenn seine Einheit aktiviert, dann darf man sich vom Ablagestapel eine seiner Taktikkarten wieder in die Hand holen. Finde ich eine super starke Fähigkeit. Einerseits, da seine Taktikkarten schon ganz gut sind. Also, die sind jetzt nicht so überragend wie, also es gibt Commander, da sind sie besser. Aber einfach eine kostenlose Taktikkarte, die man schon mal verwendet hat, wieder zurückzubekommen, ohne dass man irgendetwas dafür aufwenden muss, finde ich extrem stark. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass das halt erst geht, wenn man, also dass man die nur aus einem Ablagestapel tun kann, was ja kein Problem ist, wenn man einmal eine hatte, denn dann kann man die immer wieder spielen und sich jede Runde wieder zurückholen. Aber wenn man halt einfach keine Karte von ihm zieht, dann ist das nicht so cool. Ich gehe nochmal kurz seine Taktikkarten durch. Er hat einmal quasi den Critical Save, dass man mit 6 und 2 Hits blockt. Oder für seine Einheit sogar mit 5 und 6. Das ist defensiv schon ziemlich stark, denn man hat dann direkt mal ein Drittel mehr Hits geblockt. Und wenn er sowieso schon in einer defensiven Einheit steht, wie zum Beispiel den Lannister Guards oder auch den Cutthroat, nicht den Cutthroats, den Black Guards, dann kann es schon mal sein, dass man dann überhaupt keine Wunden mehr bekommt und dann entsprechend auch den Paniktest direkt automatisch besteht. Also defensiv dadurch sehr stark aufgestellt. Genau, dann das Kingslayer Renown. Eine Einheit wird weakened und wenn sie in Short Range zu Jamie ist, sogar panicked. Auch super, einfach mal zwei Token verteilen und am Ende noch Deadly Riposte. Wenn jemand einen angreift, bekommt er für jeden Fail, also für jeden Würfel, den er nicht trifft, einen Hit zurück und wenn er Jamies Einheit angegriffen hat, sogar noch plus zwei Hits. Wie gesagt, sind jetzt nicht so die allerstärksten, aber auf jeden Fall Karten, die man gut schnell einsetzen kann. Denn einmal geht es darum, wenn man angegriffen wird, nee, zweimal geht es darum, wenn man angegriffen wird und einmal geht es darum, wenn eine feindliche Einheit aktiviert. Das sind alles Trigger, die sehr einfach zu erfüllen sind. Das heißt, man wird die Karten dann auch tatsächlich wieder los. Ja. Ich finde, das ist eine coole Änderung. Man muss mal gucken, ob das jetzt wirklich ihn dahin bringt, dass er häufiger auf dem Spielfeld zu sehen ist. Ich finde, er hat halt so eine etwas. Er synergiert halt nicht so richtig gut mit anderen Spezialitäten der Lannister, da er halt so irgendwie eher so auf diese Nadelstiche, du bekommst hier mal ein bisschen Hits, hier lebe ich ein bisschen länger und dann verteile ich dir ein paar Token oder so. Das ist halt irgendwie immer nur so ein bisschen so stichweise und hat kein so großes übergeordnetes Thema, zumindest meinem Empfinden nach. Und dadurch. Ja, ist das vom Spielstil her halt nicht so festgelegt und wenn man jetzt irgendwie so einen festgelegten, spezialisierten Spielstil haben möchte, dann gibt es halt meistens einen Commander, der das noch besser kann als er. Aber ist jetzt auf jeden Fall, ja, ich würde schon sagen, besser als vorher. Und diese Taktikkarte zurückholen ist halt einfach. Eine Taktikkarte mehr pro Runde, wenn man überlegt, man hat normalerweise nur drei, jetzt mit Jamie hat man, solange er lebt, immer vier. Ist auf jeden Fall eine starke Fähigkeit. Dann gehen wir weiter zum Champion of Faith, also dem, keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt, der bei den Warrior Suns dabei ist. Dessen Fähigkeit wurde auch komplett neu gemacht. Ursprünglich war das, dass wenn man einen Befehl einmal pro Runde, wenn man einen Moraltest besteht, werden alle feindlichen Einheiten, die mit der Einheit im Kampf sind, vulnerable, also verwundbar. Jetzt ließ sich seine Fähigkeit wie folgt: Wenn die Einheit, wo er drinne steht, aktiviert, darf man einen Moraltest machen. Wenn man den besteht, bekommt man zwei Wunden zurück. Wenn man ihn nicht besteht, bekommt man immerhin noch eine Wunde zurück. Das ist an sich erstmal eine starke Fähigkeit. Man kann jede Runde eine Wunde heilen, meistens sogar zwei. Besonders stark wird es eben in den Warrior Suns oder auch den Poor Fellows. Ich weiß gar nicht, arme Gefährten oder so heißen die im Deutschen, glaube ich. Und Söhne des Kriegers? Ungefähr so. Genau. Denn die haben ja immer die Fähigkeit, dass sie, wenn sie einen Moraltest bestehen, einen Faith-Token bekommen und den noch für andere Effekte einsetzen können. Und normalerweise ist es so, dass Moraltests hauptsächlich in Form von Paniktests kommen und die kommen hauptsächlich, wenn man angegriffen wird. Das heißt, bisher war es so, dass wenn ein Gegner die einfach nicht angegriffen hat, waren die ziemlich zahnlos und ich habe zum Beispiel schon mal gemacht, dass ich so eine Einheit dann in die reingestellt habe, eine günstige Einheit und war mir ziemlich sicher, dass die 3 oder noch mehr Runden halt aushalten, da die, solange ich den Gegner nicht angreife, keine Faith Token bekomme und ihre Attacke nicht, also ihre Attacke ziemlich schwach ist. Genau, das geht jetzt nicht mehr, denn wenn die so einen Champion of Faith dabei haben, dann bekommen die ab Runde 1 jede Runde sehr wahrscheinlich einen Faith Token durch diesen freiwilligen Moraltest, den sie machen. Das heißt, ich kann sie nicht mehr ignorieren. Das heißt, ich sollte sie angreifen und dann, wenn ich sie angreife, bekommen sie wieder einen Faith Token. Das heißt, jetzt funktionieren sie tatsächlich so, wie sie funktionieren sollten. Ich glaube, bevor ich jetzt die letzte der kleinen Karten quasi bespreche, gehe ich direkt schon mal zu den Warrior Suns, denn die wurden auch geändert. Die Faith Token bekommt man noch so, wie es ursprünglich war. Das heißt, wenn man einen Moraltest besteht. Ihre Attacke wurde aber etwas gestärkt, denn sie haben jetzt von den Würfeln auf die Ranks verteilt 8, 6, 4. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon war. Nee, die hatten ursprünglich nur 7, das auf vollen Ranks. Das heißt, sie haben einen Würfel dazu bekommen und ihr Attackenprofil, also ihr Trefferwert wurde auf 3 plus statt 4 plus geändert. Das hatten sie ursprünglich, auch wenn sie einen Faith Token ausgeben, dann haben sie, glaube ich, plus 1 aufs Treffen und Sundering bekommen. Jetzt hat man dieses plus 1 auf Treffen quasi immer, hat bei vollen Ranks schon mal einen Würfel mehr. Und ihre offensive Fähigkeit mit den Faith Tokens wurde auch geändert, denn man kann den Gegner jetzt, man bekommt jetzt nicht mehr Sundering, sondern man kann den Gegner panicked und vulnerable machen. Okay, dieses Vulnerable und Sundering, ja, gleicht sich, glaube ich, so grob gegeneinander aus, kommt auf den Verteidigungswert des Gegners an. Bei einem durchschnittlichen Verteidigungswert ist, glaube ich, das Vulnerable sogar noch besser. Ja. Und dazu natürlich noch der Panic Token, was jetzt gerade mit den neuen Moraltestregeln nochmal besser sein kann, da ja, wenn man den Moraltest verpatzt, also den Paniktest verpatzt, man direkt mindestens 2 Wunden bekommt und im Schnitt 3. Und so ein Panic Token macht es doch schon wahrscheinlicher, dass man den Moraltest verpatzt. Genau, das heißt offensiv jetzt, glaube ich, deutlich mehr Biss. Vor allem, wenn man halt jetzt immer diese Faith Token dazu bekommt. Auch die defensive Fähigkeit wurde geändert. Ursprünglich war das einfach, dass man plus 1 auf den Verteidigungswurf bekommt. Jetzt ist es so, dass man plus 1 für jeden zerstörten Rank bekommt. Das heißt, wenn man volle Ranks hat, bringt einem das jetzt nichts mehr. Aber wenn man einen zerstörten hat, ist es quasi genauso geblieben. Und wenn man 2 zerstört hat, bekommt man sogar plus 2 auf den Verteidigungswert. Das heißt, dann hat man einen Verteidigungswert von 2 plus, was dann letzter Rank heißt. Man hatte ja noch maximal 4 Wunden übrig. Und ja, so ein 2 plus Verteidigungswert, gerade wenn der Gegner noch so ein Thundering oder so hat, ist dann auch bitter nötig, damit man vielleicht doch noch einmal überlegt. Und dann entsprechend vielleicht mit dem Champion of Faith sich wieder hochheilen kann, wenn man das dann in einer Liste mit dem High Sparrow spielt, hat man ja auch nochmal die Möglichkeit dann 4 Runden und dann kann man die so von fast tot doch noch im Spiel halten und dann recht gut wieder hochheilen. Kosten immer noch 8 Punkte, aber ich glaube, sind jetzt mit dem Champion of Faith für 9 Punkte dann tatsächlich eine valide Auswahl, wie gesagt, in der Offensive jetzt deutlich mehr Punch und defensiv muss man halt so ein bisschen Glück haben, dass man nicht direkt in einer Attacke zu viel verliert, aber dann mit dem Verteidigungswert von ab dem zweiten Rank 3 plus oder 2 plus und vor allem halt dem Moralwert von 4 plus, da muss schon einiges schief gehen, dass man den verpatzt, den Paniktest, sind die dann doch stabil. Ja, das jetzt zu Champion of Faith und Warrior Suns. Die andere Karte, die sich geändert hat, hängt auch mit einer Einheit zusammen, nämlich der Kingsguard. Das ist ja prinzipiell eine super coole Einheit. Joffrey mit seinen 7 Königsrittern war leider bisher sehr eingeschränkt. Ich fange auch einfach mal mit der Karte von der Kingsguard an. Die hat sich nur insofern verändert, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke nochmal in den Changelog. Genau. Früher durfte man die halt nicht heilen, weil das ja genau die 7 Ritter von der Königsgarde waren. Was ziemlich blöd war bei allen Sachen, die automatische Wunden machen, denn wenn man nur 8 Modelle hat und dann die nicht heilen kann, dann ist man, wenn man halt mal hier D3 automatische Wunden bekommt und dann kriegt man auch mal im Nahkampf was ab und so und dann ist die Einheit extrem schnell weg. Jetzt hat man immerhin den Vorteil, es ist zwar immer noch extrem schnell weg, das heißt, es kann sein, dass man die dann verliert, bevor man sie heilen kann, aber man kann sie immerhin heilen. Und gerade wenn man dann halt, das heißt, man rekrutiert quasi neue Ritter für seine Königsgarde, wenn man sie gut genug mit dem Geldsack bezahlt oder ähnliches. Genau. Also das erstmal zu der Änderung finde ich auf jeden Fall super, denn vorher war es immer so, ja, diese automatischen Wunden, da konnte man halt einfach nichts gegen machen. Ne, wenn man jetzt so ein Hidden Traps hat oder so, was ist, wenn man sich bewegt? Okay, man bewegt sich halt irgendwann mal und dann bekommt man die Wunden und was weg ist, ist weg. Da hat man jetzt etwas mehr Counterplay gegen. Das andere, was sich geändert hat, was sie auch noch mal ein Stückchen stärker macht, sind die Banner, die Effekte von den Bannern. Ich wiederhole die gerade noch mal. Es gab ein Banner mit, man darf, wenn man aktiviert, direkt ein freies Manöver oder einen freien Rückzug machen. Ein Banner, das die Attacke Critical Blow und Sundering bekommt, was mit 8 Würfeln schon ziemlich gut ist. Und ein Banner, dass man Wishes bekommt und die Verteidiger panicked werden, was jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut ist gegen Einheiten mit einem relativ niedrigen Moralwert, da man halt maximal noch 4 Wunden machen kann, aber auf jeden Fall auch Biss gibt und auch gegen Einheiten mit einem höheren Moralwert ist dann gerade, wenn Cersei drauf liegt oder so, sehr wahrscheinlich macht, dass man die 3 Wunden im Schnitt nochmal dazu bekommt. Oder man konnte Verteidiger Vulnerable und Weakened machen, was natürlich auch immer gut ist. Ursprünglich war es so, dass man jeden Effekt nur einmal benutzen darf. Jetzt darf man sie jeden bis zu 4-mal benutzen. Also man darf jeden nicht mehr nur einmal im Spiel benutzen, sondern wenn man einen Banner wegnimmt, dann darf man sich einen Effekt aussuchen, egal ob man den schon benutzt hat oder nicht. Das öffnet sie in der Verwendung sehr, denn man kann sich jetzt abhängig von den Gegnern jeweils aussuchen, was man möchte, egal ob man das später nochmal brauchen könnte oder nicht. Und bei manchen Gegnern ist es halt einfach besser, das Critical Blow und Sundering zu haben und bei manchen Gegnern ist es besser, wenn man sie Vulnerable und Weakened macht. Vor allem, das ist eine coole Änderung, finde ich. Denn es bringt auch so ein bisschen den Spieler zum Überlegen. Okay, vorher muss man halt überlegen, wenn ich den jetzt nutze, dann kann ich ihn später nicht mehr nutzen. Aber jetzt muss man halt jedes Mal sich überlegen, okay, was ist in dieser Situation tatsächlich die beste und hat nicht quasi schon durch das Ausschlussprinzip vorgegeben, was man tun sollte. Außerdem eine interessante Änderung. Ich habe die, glaube ich, nur einmal gespielt oder so, aber mein Plan wäre immer gewesen, da ja, wenn man sie zerstört, sie die 2 zusätzlichen, also insgesamt mindestens 3 Siegespunkte geben, am Ende mit einem Retreat und dann einem Marsch so quasi wieder in Sicherheit zu bringen. Das heißt, den ersten Effekt vom Banner hätte ich dann nicht offensiv genutzt mit dem Manöver, dass man in eine Flanke kommt oder so. Und das öffnet einem jetzt halt auch die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich marschiere halt in der ersten Runde irgendwie vor, bringe mich schon mal gut in einer Flankensituation in oder auf einer Flanke in Position komme, dann durch das freie Manöver in die Flanke, kann da dann angreifen, kann in den nächsten Runden mein Critical Blow und Thundering oder gegebenenfalls Wishes und Panicked nutzen und kann mich dann trotzdem noch, wenn es mit meinen Wunden zu sehr runtergegangen ist, mit dem freien Retreat und dann noch Marsch wieder in Sicherheit bringen. Ja, auch hier hoffe ich, dass die Änderungen reichen, dass man die Einheit dann häufiger mal sieht. Meiner Einschätzung nach ist jetzt deutlich gefährlicher und auch nicht mehr so leicht auszuschalten. Dann kommen wir auch schon zum letzten Upgrade. Auch eine Einheit, die zumindest hier in Deutschland sehr wenig gespielt wurde, nenne ich die Lannister Halberdiers. Kosten immer noch 6 Punkte und die haben ja ihre Order, dass wenn man sie von vorne angreift und sie noch nicht im Kampf mit einer anderen Einheit waren, sie erstmal eine freie Attacke gegen den Gegner machen dürfen. Das hat sich auch nicht geändert. Geändert hat sich nur, dass sie für diese freie Attacke, beziehungsweise für alle Attacken, jeweils einen Würfel mehr haben. Das heißt, sie haben jetzt bei vollen Ranks und bei zwei Ranks jeweils 8 Würfel und auf dem letzten Rank immerhin noch 4 Würfel. Trefferwert ist immer noch 4 plus, und Sundering haben sie auch noch. Das heißt, da wurde einfach so ein kleines Ticken mehr offensives Potenzial geschaffen. Und die andere Änderung ist, dass sich ihr Moralwert auf 6 plus geändert hat. Das heißt, auch defensiv sind sie so ein Ticken besser geworden. Wobei man sagen muss, die Änderung von 7 plus auf 6 plus ist schon eine recht gute Änderung. Als selbst wenn man minus 2 oder so bekommt, das ist halt genau der Bereich, in dem diese Änderung am meisten ausmacht. Wovon die Halberdiers, abgesehen von diesen kleinen Änderungen, die halt so ein Ticken höher nach oben schieben, quasi in der Preis, im Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich jetzt noch nicht so bedeutend fände, ist vor allem, dass die Änderungen im Grundregelwerk zu Charges und Alignment jetzt etwas, was sie, glaube ich, deutlich stärkt. Denn es ist jetzt so, dass, das habe ich, glaube ich, in der anderen Folge auch schon gesagt, man mindestens 50% im Arc, in dem man angreifen will, frei haben muss und es nicht mehr reicht, wenn man nur ein Millimeterchen da frei hat. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Einheiten nebeneinander stehen habe, war es früher so, dass wenn die nicht genau nebeneinander auf einer Linie standen, sondern bei einem so von der Flanke ein Eckchen vorstand, ich die immer in der Flanke attackieren konnte und dann entweder sie halt nach vorne gezogen wurden oder wenn die schon im Kampf waren, ich halt einfach nur mit diesem ein Millimeterchen mich da dran gestellt habe. Jetzt ist es so, wenn nicht die Hälfte frei ist, dann kann ich mich da gar nicht dran stellen. Und dadurch, wenn zwei Einheiten so ein bisschen ungefähr nebeneinander stehen, wird es jetzt sehr selten möglich sein, da in einer Flanke anzugreifen. Das heißt, einerseits ist ihr Verteidigungswert von 4 plus und jetzt halt auch der Moralwert von 6 plus deutlich mehr wert, da ich sie nicht mehr so leicht in der Flanke angreifen kann. Und andererseits wird dann ihre Order häufiger getriggert. Beziehungsweise, wenn der Gegner halt Sachen hat, um diese Order auszuschalten, dann muss er das halt auch wirklich tun, um diese 6-Punkte-Einheit, die dann mit, ja, also er muss diese Ressourcen investieren und die fehlen dann gegebenenfalls gegen andere Einheiten. Und außerdem kann man natürlich immer noch einen Assault Veteran zum Beispiel reinstellen und selbst wenn man dann die Order ausgeschaltet hat, solange der Gegner einem nicht zwei volle Ranks kaputtgeschlagen hat, schlägt man halt immer noch mit 10 Würfeln auf die 3 plus und Thundering zurück. Das heißt, ich glaube, diese Änderung zusammen, dass man sie so ein kleines bisschen von den Werten her gepusht hat, aber vor allem auch dadurch, dass man sie jetzt deutlich häufiger, wenn sie in der Mitte stehen, so wie es halt auch sein sollte, in der Front angreifen muss, denke ich schon, dass die eine sehr valide Auswahl geworden sind. Ich habe da auch ab und zu schon früher mal den Commander Gregor Clegane reingestellt, da der ja die D3 automatische Wunden noch dazu gibt bei jeder Attacke. Das heißt, auch wenn sie gecharged werden, bekommt man zusätzlich zu den 8 Würfeln auf die 4 plus mit Sundering, was halt so, da man keine Rerolls hat, ja vielleicht 2, 3 Wunden macht, nochmal im Schnitt 2 Wunden dazu. Kann damit häufig schon einen ganzen Rank zerstören und damit die Attacke auch deutlich abfedern und das einfach nur, weil der Gegner einen gecharged hat. Oder andersherum, wenn man selber charged, hat man auch die Regel, dass der Gegner panicked wird, was jetzt durch die Moralregeln auch nochmal gestärkt wird. Und mit dem Profil von 8 auf die 4 plus inklusive dann Reroll ist es halt auch besonders stark. Das heißt, ich glaube, das ist auch etwas, was man immer noch machen kann. Den Berg in die Lannister-Halberdiers reinstellen als Commander. Und ich glaube, das funktioniert besser, als manche sich das bisher vorgestellt haben. Ja, das waren dann auch schon die ganzen Änderungen zu den Lannistern. Wie immer, wenn ihr andere Gedanken habt, wenn ihr sagt, die Warrior Sons, die sind immer noch Mist und die Kingsguard auch und Halberdiere brauchen sowieso keine, Jaime braucht keiner, und den Jaime of Faith, den stelle ich dann irgendwo anders rein, denn ich finde, der ist wirklich cool jetzt. Ja, dann lasst mich das wissen. Ihr könnt das auf Facebook unter dem Post kommentieren. Das wird ja auch jeweils in den entsprechenden Gruppen geteilt. Ihr könnt das aber auch direkt im Blog kommentieren. Und über alle Anregungen freue ich mich sehr, denn wie immer ist es so, je mehr Meinungen man da hat, desto mehr können sich dann auch andere daraus eine eigene Meinung melden. Es wird in Zukunft hoffentlich jetzt recht bald weiter mit den 1.5 Updates gehen. Und bis dahin sage ich, spielt und habt Spaß dabei. Bis dann!